Warum empfiehlt die Kirche den Gläubigen, der Pfarrmesse beizuwohnen? Die Kirche empfiehlt den Gläubigen, der Pfarrmesse beizuwohnen. Erstens, damit jene, die zur selben Pfarre gehören, sich vereinigen, um zusammen mit dem Pfarrer, der ihr Haupt ist, zu beten. Pfarrer als Vertreter des Bischofs, des eigentlichen Hirten der ganzen Diözese. Zweitens, damit die Pfarrkinder mehr Anteil haben an dem heiligen Opfer, das vorzüglich für sie aufgeopfert wird. Verpflichtung für die Pfarrer früher, die zuständigen Hirten, das Messopfer für die Anliegen der Pfarrei, ihres Sprengels, aufzuopfern an allen Sonntagen und im ganzen Haufen Feste. Das ist jeder dritte, vierte Tag im Jahr insgesamt, als ein Apostelfest, alles quer durch die Bank, Haufenreise, Feste oder Pfarrer, nicht eigene Messintention lesen konnte, sondern für die Pfarrei, normal ist, weil er von der Pfarrei, von den Einkünften der Pfarrei gelebt hat. Sehr normal. Sie also auch da mit dem Opfer vereinigen, was für sie geopfert wird, in erster Linie. Drittens, damit sie die Wahrheiten des Evangeliums hören, welche die Pfarrer bei der Heiligen Messe auszulegen, die Pflicht haben. Vor allem nach dem Konzil von Trient. Viertens, damit sie die Verordnungen und Bekanntmachungen hören, welche in dieser Messe verkündet werden. Die Ankündigung von Ehen, Aufruf, die Ehe, eventuelle Ehehindernisse bekannt zu machen und so weiter. Und sonst alle möglichen Verordnungen, Bekanntmachungen. Der Pfarrer oder der Bischof hat verkünden lassen.